Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Heute mit einer iOS App, die es aber auch für Android gibt, nämlich dem Messenger von Google. Google Allo, die clevere Messaging App von Google, wie gesagt, gratis. Versionsnummer 3.0 liegt vor. 88,4 Megabyte groß. Deutsch und Englisch sind nur einige von vielen Sprachen, die unterstützt werden. Erfordert mindestens iOS 9.1 oder neuer und hat bei 61 Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 3 Sternen. Ihr meldet euch bei Google Allo mit eurer Handynummer an, kriegt dann einen Code und seid dann angemeldet. Ja, wie gesagt, mit der Handynummer. Ist ein fein aussehender Messenger, so viel vorweg. Ich kann ihn nur nicht nutzen, weil keiner meiner Kontakte Google Allo nutzt. Gut, ich lese die Beschreibung vor. Jetzt neu Google Allo, die clevere Messaging-App. Mit Allo kannst du mehr sagen und mehr tun. Zeige deine Persönlichkeit mit Stickern, intelligenten Antworten und großen Emojis und Texten noch besser. Bei Allo ist Google Assistant schon dabei. Sticker. Ein Sticker sagt mehr als 1000 Worte. Die Sticker in Google Allo werden von unabhängigen Künstlern und Studios aus aller Welt entworfen. Schreien oder flüstern. Du brauchst keine Großbuchstaben mehr, um deinen Standpunkt so richtig klar zu machen. Durch schnelles Wischen kannst du die Textgröße ändern, um so deinen Emotionen freien Lauf zu lassen. Intelligente Antwort. Antworte auf Nachrichten, ohne ein einziges Wort zu tippen. Diese Funktion merkt sich, was du geschrieben hast und schlägt Antworten auf Nachrichten und Fotos in deinem persönlichen Stil vor. Dein Google Assistant. Jetzt kannst du direkt in Google Allo Informationen suchen und teilen, ohne die Unterhaltung verlassen zu müssen. Füge einfach @Google deine Unterhaltung hinzu und oder frag direkt deinen Google Assistant. Inkognito-Modus. Deine Nachrichten werden sicher mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung versendet. Mit Hilfe von privaten Benachrichtigungen wirst du für noch mehr Privatsphäre gesorgt und du kannst festlegen, wie lange Chats gespeichert werden sollen. So, wie gesagt, Messenger habe ich noch nie benutzt. Ich habe keinen Kontakt, der Messenger, der Google Allo als Messenger nutzt. Die Leute sind alle irgendwie bei WhatsApp und ein, zwei Leute bei Threema, aber die meisten dann doch bei WhatsApp. Selbst Leute, die ein iPhone haben und eigentlich iMessage nutzen können. Gut, das ist ein anderes Thema. Google Assistant. Ich habe ja kein Pixel Phone, Google Pixel Dings oder irgendwas anderes, wo der Google Assistant drin ist. Deswegen den mal auszuprobieren. Ja, halt in Allo drin, finde ich persönlich ganz nett. Und funktioniert durchaus auch gut, vor allen Dingen auf Deutsch. Ja. Ansonsten, was bleibt zu sagen? Habt ihr Leute, die Allo nutzen, ladet es euch runter. Habt ihr keine Datenschutzbedenken, eventuell, weil es halt Google ist, ladet es euch runter. Ja, und den Rest müsst ihr halt selbst entscheiden. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @Menschen an twitter.com/oneappatag.